Kapitel 25. Das Geheimnis von innerem Frieden und Fortschritt. Erstens. Der Geduldige, der auf Gott hört und nichts sucht als Gott, hat den Frieden. Der Herr. Mein Sohn, ich habe gesagt, den Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Johannes 14,27. Jeder sehnt sich nach Frieden, aber nicht jeder bemüht sich um das, was zum wahren Frieden gehört. Mein Friede wohnt bei denen, die demütigen und sanftmütigen Herzens sind. Sei ganz geduldig und der Friede ist dein. Wenn du auf mich hörst und meiner Stimme folgst, kannst du tiefen Frieden genießen. Der Knecht. Was soll ich denn tun? Der Herr. Achte in allen Dingen auf dich selbst, auf das, was du tust und was du sprichst. Richte deine Absicht nur auf das eine, dass du mir allein gefällst und außer mir nichts begehrst oder suchst. Was andere tun oder reden, wolle nicht leichtfertig beurteilen. Misch dich auch nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen. So kann die Unruhe kaum oder gar nicht an dich heran. Zweitens. Einen Frieden ohne jedes Leid gibt es auf Erden nicht. Niemals eine Beunruhigung empfinden und keinerlei seelische oder körperliche Beschwerde erleiden. Das gehört nicht der gegenwärtigen Zeit an, sondern dem Stande der ewigen Ruhe. Glaube also nicht, du hättest den wahren Frieden gefunden, wenn dich nichts mehr bedrückt. Oder dann sei alles gut, wenn du keinen Gegner zu ertragen hast. Oder das sei schon Vollkommenheit, wenn alles nach deinen Wünschen geht. Drittens. Achte auf Gottes Willen. Sei selbstlos, leidbereit, bescheiden und dein Friede und Fortschritt sind echt. Komme dir auch nicht groß oder besonders begnadet vor, wenn du einmal große Andacht und Wonne verspürst, denn daran erkennt man den wahren Freund der Tugend nicht. Der Fortschritt und die Vollkommenheit des Menschen bestehen nicht in diesen Dingen. Der Knecht. Worin denn, Herr? Der Herr. Darin, dass du dich mit ganzem Herzen dem göttlichen Willen anbietest, dass du nicht das Deinige suchst, weder im Kleinen noch im Großen, weder in der Zeit noch in der Ewigkeit, und dass du im Glück und Unglück gleichmütig und dankbar ausharrst, alles mit gleicher Waage messend. Wenn du ein so starkes, anhaltendes Vertrauen hast, dass du nach Entziehung des inneren Trostes bereit bist, noch größere Beschwerden zu ertragen, wenn du dich nicht beklagst, als hätten diese großen Leiden nicht über dich kommen dürfen, wenn du mich in allen meinen Anordnungen rechtfertigst und mein heiliges Tun im Lobe besingst, dann wandelst du auf dem wahren und geraden Wege zum Frieden. Dann darfst du sicher hoffen, dass du wieder mein Antlitz mit Frohlocken schauen wirst. Bist du zur vollen Selbstverachtung gelangt, dann wisse, dass du einen überreichen Frieden genießen wirst, soweit das bei einem Pilger dieser Erde möglich ist.